Okay, ich meine, ich würde einfach schon mal sagen, ich sage zwei, drei Worte zum Ablauf und wir fangen dann einfach langsam schon mal an. Wir haben den Ablauf ungefähr so vorgestellt, dass Frau Rommel mal 15 Minuten Input liefern wird und wir dann eine Gelegenheit zur Diskussion haben, ungefähr 45 Minuten und versuchen so gegen 19 Uhr zu schließen. Einfach weil es ein langer Tag war und man das vielleicht nicht auf anderthalb Stunden ausdehnen muss. In der Runde hier hoffen wir, dass die Stimmung, aber es wird wahrscheinlich auch so sein, respektvoll genug ist, dass wir das ohne große Moderationsleistung hinkriegen in Diskussion. Die Hoffnung, dass wir das ohne Moderation hinkriegen, beruht auch darauf, dass wir irgendwann wahrscheinlich keine mehr haben werden, weil ich meine Tochter übernehmen wollte und mit der Pünktlichkeit gerechnet habe, dass ich um 6 Uhr wieder draußen bin. Und da merke ich noch, bis die letzten da sind. Und, Also ich will mich erstmal vorstellen, mein Name ist Birgit Rommelskocher, ich komme aus Berlin. Dort unterrichte ich an der Alice-Salomon-Hochschule für Sozialarbeit und habe mich viele Jahre mit dem Thema Rassismus, Rechtsextremismus, Feminismus befasst. Und ja, und antimuslimischer Rassismus ist im Augenblick ein Schwerpunkt auch von mir, von meinen Arbeiten. Und ich habe unter anderem mir jetzt mal wirklich die Mühe oder auch die, wie soll ich sagen, Überwindung, die Überwindung, die das gekostet hat, habe ich mir die Mühe gemacht, wirklich die Bücher von Zeitan Artisch und Nedjlad Kelek alle mal durchzulesen, um mal zu gucken, was da drin steht. Weil ich denke, dass sie so Hauptprotagonistinnen in der ganzen Debatte sind und unglaublich populär sind. Das wissen Sie sicher, die Namen sind ja sicher bekannt. Sie haben ja auch enorme Auflagen in ihren Büchern, werden überall geehrt, werden dauernd zitiert. Also insofern denke ich, sind es Protagonistinnen eines anti-islamischen Diskurses, anti-islamischen Diskurses. Und insofern denke ich schon, dass es sich lohnt, mit denen oder es notwendig ist, sich mit denen auseinanderzusetzen. Ja, gut. Also ich möchte also ein kurzes Impulsreferat geben, also ungefähr eine Viertelstunde nur. Und da hauptsächlich so Grundstrukturen des antimuslimischen Diskurses ausarbeiten, Mechanismen aufzeigen an zwei Beispielen und fragen, welche Funktion dieser antimuslimische Rassismus in der derzeitigen Situation in der BRD hat. Zunächst denke ich, sollte man sich darüber klar werden, dass der antimuslimische Rassismus gar nicht so alt ist, dass es wirklich ein Phänomen ist, das in den letzten 10, 20 Jahren sich ungemein entwickelt hat. Also früher, jetzt wenn man an die Bundesrepublik denkt, war die, wie soll man sagen, Ausländerfeindlichkeit, obwohl der Begriff ja sehr unglücklich ist, aber trotzdem, oder der koloniale Rassismus, Antisemitismus sowieso eine mehr oder weniger übliche Angelegenheit, während es ging gegen die Gastarbeiter oder gegen die Fremden, wie auch immer, aber gegen die Muslime speziell und dass alle Türken plötzlich Muslime zu Muslimen gemacht wurden oder alle, die aus muslimisch geprägten Ländern kommen, plötzlich alle Muslime sind. Das ist eine relativ neue Entwicklung. Sie ist nicht erst mit 9-11 entstanden. Das ist natürlich falsch, das ist schon vorher. Es hat sicher auch mit der iranischen Revolution 1979 angefangen, die internationale Debatte, aber dann natürlich solche Publikationen wie die von Huntington über den Kampf der Kulturen war sicher da auch ein ganz entscheidender Punkt, wenn wir die internationale Diskussion anschauen. Aber im antimuslimischen Diskurs überschneiden sich ja die internationale Ebene und die nationale. Also die Frage ist, es lässt sich nicht nur aus den Bildern, oder die man im Fernsehen sieht, aus anderen Ländern erklären, sondern natürlich auch aus der Situation, wie sie hier ist. Und ich denke, hier in Deutschland, wie in vielen anderen westeuropäischen Ländern, aber wir reden ja jetzt über Deutschland, ist ein entscheidender Faktor, dass sich die Einwanderung, die Form der Einwanderung verändert hat, dass wir die Gastarbeiter-Ära nun schon eine ganze Zeit lang vorbei ist, dass sich die Einwandererinnen etabliert haben, also hier festgesetzt, etabliert ist jetzt nur ein falscher Begriff, und mit der zweiten und dritten Generation Ansprüche an diese Gesellschaft stellen, nämlich ebenso Zugang zu Ressourcen zu haben, ob es Bildung ist, ob es Politik ist, ob es die Ökonomie, die Wirtschaft ist. Und wir haben ja die PISA-Debatte, wo so deutlich wird, wie enorm die Hierarchisierung und Diskriminierung von Seiten der deutschen Mehrheitsgesellschaft ist. Und im Übrigen nur so zur Einordnung, es gibt eine internationale Untersuchung über Muslime in Europa, und die Muslime in Deutschland sind, was diese Diskriminierung anbetrifft, also im Bildungsbereich, im Berufsbereich, im Zugang zu Politik, diejenigen, die am allerunzufriedensten sind. Also im Vergleich zu denen in Frankreich etwa, wo man ja viel darüber redet, wie sie diskriminiert würden, aber dort sind sie deutlich weniger unzufrieden als hier in Deutschland. Also, was ich sagen möchte, ist, es überschneiden sich hier die internationale Debatte mit dem ganzen Antiterror-Duktus und auf der anderen Seite hier die Formveränderung der Einwanderung, dass sich Deutschland nun mal daran gewöhnen muss, dass es ein pluraler Staat ist, dass es ein Einwanderungsland ist. Es ist ja noch nicht lange her, wo die CDU das überhaupt erstmal kapiert hat, zugegeben hat. Und ich denke, dass wir uns in Deutschland ganz besonders schwer tun, aufgrund unserer Geschichte, die eben auf ethnische Homogenität bekanntlich einen extrem großen Wert gelegt hat, sowohl in Zeit der Nationenbildung eben als dann natürlich im Nationalsozialismus. Und der Nationalsozialismus, das darf man auch nicht vergessen, die Folgen des Nationalsozialismus sind unter anderem auch die, dass Deutschland noch homogener wurde. Man sind ja nicht nur die Juden vertrieben und umgebracht worden, sondern eben auch alle anderen Minderheiten, die schwarze Deutsche waren oder Sinti und Roma und so weiter. Und es sind durch die durch die Vertreibung und die Flucht von, Deutschstämmigen in Anführungsstrichen, gewissermaßen eine mehr oder weniger rein deutsche, weiße christliche Gesellschaft entstanden. Das heißt, ich sehe da schon auch, also einerseits eine kulturelle Dimension, und damit unterscheide ich mich auch ganz deutlich von den Kollegen, die vorher auf dem Podium gesprochen haben, die Thema Rassismus primär unter der ökonomischen oder ausschließlich unter der ökonomischen Dimension sehen, dass es eben auch Traditionen und Kämpfe um kulturelle Dominanz geht. Was sich ganz konkret eben damit zeigt, ob das Minarett nun höher als der Kirchturm sein darf, ob es überhaupt ein Minarett geben darf und so weiter, sondern dass es tatsächlich darum geht, dass die Dominanz der christlichen Kirchen, wenn wir jetzt an den Moscheebau denken, durch die Moschee eben in Frage gestellt wird, dieses Alleinherrschungsrecht, wenn man so will, und dass es gewissermaßen die kulturellen Auseinandersetzungen auf der einen Ebene, die zusammenhängen natürlich mit dem Kampf um gesellschaftliche Ressourcen, also Verteilungskonflikte, was ich gerade sagte, um Bildung, Beruf, Ökonomie, um das, was Baudrillard die symbolische Macht nennt, nämlich wer hat in der Gesellschaft das Sagen, wer ist wichtig, wem hört man zu, wer kommt ins Fernsehen, wer hat Prestige, In dieser symbolischen Macht verknüpft sich im Grunde genommen die Frage nach der kulturellen Macht genauso wie die nach Zugang zu ökonomischen Ressourcen, Bildungsressourcen und so weiter. Und insofern verorte ich diesen Zuwachs am antimuslimischen Rassismus, und Heidmeier untersucht es ja jedes Jahr, es steigt kontinuierlich an, dass die Auseinandersetzungen eben schärfer werden. Solange die Putzfrau das Kopftuch getragen hat, hat es niemanden gestört. Aber jetzt, wo es die Rechtsanwältin oder die Lehrerin oder die Ärztin trägt, da wird es jetzt problematisch. Da geht es jetzt um Positionen, um Prestige, um die ethnische Hierarchie, die durch die Gastarbeiterpolitik etabliert wurde, dass die Gastarbeiter eben die Arbeiten tun, die unteren Arbeiten tun und die Arbeiten, die die Deutschen machen möchten, die wird jetzt ein Stück weit aufgebrochen und da fangen gewissermaßen jetzt die Auseinandersetzungen und Kämpfe an. Und zentral bei diesen Auseinandersetzungen ist von Seiten der Mehrheitsgesellschaft, die anderen fremd zu machen. Sie sagen, sie sind fremd, sie sind anders, sie haben eine andere Kultur und sie gehören gewissermaßen nicht richtig dazu. Damit werden ihre Zugangschancen gewissermaßen von vornherein gedeckelt. Ich denke, das ist der entscheidende Punkt. Und von daher hat dieser antimuslimische Rassismus die ganz entscheidende Funktion bei dieser Verteilung von Zugangschancen. Okay, das jetzt zum Rahmen, zum Hintergrund, zur Einordnung. Und jetzt, wie gesagt, möchte ich zwei Beispiele, zwei typische Argumentationsmuster rausgreifen und an denen zeigen, wie diese Mechanismen funktionieren. Das eine Thema, was man Land auf, Land ab und ständig hört, ist das, dass die Muslime besonders gewalttätig wären. Roland Koch hat versucht, den ganzen Wahlkampf damit zu führen, Kampf gegen Terror, und wie gesagt, wenn man die Bücher von Artisch und Kirlik durchliest, Toprak auch unter Umständen, ist es so, wie wenn es in türkischen Familien nur noch geschlagen wird, und wenn die Frauen geschlagen werden, wie wenn es da quasi ständig zu Ehrenmorden und Zwangsheiraten käme. Also die Tatsache, dass diese Gewalt gibt, wird komplett verallgemeinert. Also es gibt Zitate, die habe ich jetzt nicht da, weil ich es ja jetzt nur kurz machen wollte, von Kelek, wo eben zum Beispiel eine liebevolle Erziehung von Zeiten türkischer Eltern ist gar nicht vorstellbar. Weil es herrscht das Respektprinzip und die Gewaltträchtigkeit des Islams und so weiter. Menschlag Kelek. Ja, also das ist eine Frau mit türkischem Hintergrund, eine Soziologin, die seit Jahren hier in Deutschland lebt und die mehrere Bücher zum Thema veröffentlicht hat. Sie hat dabei einmal ihre eigene Lebensgeschichte ein Stück weit dargestellt, wie die Sarah praktisch auch, die rechtsanwältig ist und aus ihrer Praxis erzählt. Und die Kelek, die ist dann ins Gefängnis gegangen und hat mit jungen muslimischen Männern gesprochen. Und diese Biografien, diese Interviews mit diesen Männern, die hat sie als Beispiel für den muslimischen Mann genommen. Und sie hat unendlich viel Ehebezeugungen und ist im Islamrat zum Beispiel vom Schäuble. Sie ist hier mit der Ali Schwarzer sehr eng verbunden, also sie gilt als kämpferische Feministin. In ihre Bücher haben auch 8., 9. Auflage, also die Tausenden werden die betroffen. Okay, gut. Und das hatte ich anfangs gesagt, weil sie schon da waren, dass ich mir diese Bücher von den allen anderen angeschaut habe, weil ich sie als Protagonisten einer antimuslimischen Organisation sehr, sehr sehe. Okay, also und wenn man diese Bücher anschaut, dann wie gesagt, Gewalt steht da ganz zentral im Zentrum, dass der Islam per se gewalttätig wäre. Wenn wir uns jetzt die Empirie angucken, die Untersuchung, die es zu dem Thema gibt, dann stimmt es, dass es in den türkischen Familien die Gewalt gegenüber Frauen größer ist als zum Beispiel gegenüber deutschen Frauen und also in dieser Untersuchung, die erste repräsentative, die gibt auch gegenüber deutschen Frauen, also nee, nicht Ostdeutschen, sondern die aus Osteuropa, Aussiedler würden wir sagen, also die aus Osteuropa eingewandert sind. Die ist deutlich höher und dann muss man sich aber angucken, und das schreiben diese Forscherin selber, wir müssen die soziale Schicht angucken, wir müssen die Bildung angucken, wir müssen die Kinderzahl angucken und vor allen Dingen die soziale Isolation. Der Hauptrisikofaktor für häusliche Gewalt ist soziale Isolation. Wenn ich nicht jemanden habe, zu dem ich gehen kann und gewissermaßen mir Unterstützung holen kann, oder wenn ich nicht gewissermaßen eigenständig also Alternativen zu dem Leben habe in der gewalttätigen Familie, dann ist die Gefahr der Gewalt sehr viel höher, bei deutschen Frauen eben genauso, wie wenn ich Zugang zu Beratungsstellen habe, zu Zufluchtswohnungen, zu Frauenhäusern und so weiter. Das heißt, wenn wir die Schicht ausrechnen oder gleichstellen, die soziale Schicht, das Bildungsniveau, Faktor soziale Migration, soziale Isolation und so weiter, dann lässt sich der Unterschied hinreichend erklären, weil es sind jetzt auch nicht so viel mehr, es sind um die 10-12% mehr. Das heißt, aufgrund dieser Faktoren lässt sich das gewissermaßen erklären. Das wird aber nicht so erklärt, sondern es wird gesagt, im Islam ist das so. Dasselbe gilt für die Jugendlichen. Auch da ist es tatsächlich so, dass die türkischen Jugendlichen gewalttätiger sind als die nicht-türkischen, wie auch immer. Und auch hier geht es darum, sich die soziale Schicht anzugucken, den Bildungsabschluss, die Berufschancen und, was auch wichtig ist, da ist eine neuere Berliner Untersuchung, die das ausgearbeitet hat, das Männlichkeitsbild, Weiblichkeitsbild, also die patriarchale Dimension. Und dann lassen sich keine Unterschiede in der Gewalt mehr finden zwischen türkischen oder muslimischen Jugendlichen und christlichen oder orthodoxen oder wer auch immer, oder atheistischen Jugendlichen. Und das wird auch bestätigt durch die große Untersuchung, die das Innenministerium jetzt durchgeführt hat, die letzten Herbst rausgekommen ist, über die Muslime in Deutschland. Es gibt keinen Zusammenhang zwischen Muslimsein, religiös sein und Gewalttätigkeit. Da gibt es keinen. Also die muslimischen Jugendlichen oder wer immer sind genauso gewalttätig oder nicht, wie eben christliche oder atheistische oder orthodoxe und so weiter. Das heißt, was wir hier feststellen, ist eine Kulturalisierung im Sinne, dass ein komplexes Phänomen wie die Gewalt einfach zusammengepackt und der Kultur bzw. konkret der Religion zugeschrieben wird. Das Interessante ist, wenn wir uns die Untersuchung zu rechtsextremen deutschen Jugendlichen anschauen, da ist genau das Gegenteil der Fall. Da wird genau untersucht, aus welchen Familien die kommen, welche soziale Schicht sie haben, wie die Peer Group ist, wie ihre Berufsaussichten sind. Und dann wird gewissermaßen ihr radikalisiertes oder ihr gewalttätiges Verhalten auf soziale Faktoren zurückgeführt. Und das finde ich in dieser Verabschiedung auch wieder falsch. Natürlich müssen da auch ideologische und politische Dimensionen mit einbezogen werden. Das wird aber in der Regel nicht. Und dementsprechend werden dann pädagogische Programme gefordert, wie man also die Jugendlichen unterstützen muss und so weiter. Das wird bei den muslimischen Jugendlichen nicht gefordert, sondern hier wird entweder gesagt, sie sollen ausgewiesen werden, oder es wird gesagt, sie sollen eben den Islam abschwören, weil der Islam ja die Ursache ist. Also wir sehen hier wirklich sehr unterschiedliche Argumentationsmuster, je nachdem, um welche Jugendlichen es sich handelt. Und von daher auf der einen Seite eben diese Kulturalisierung und auf der anderen Seite das auf die unterschiedlichen sozialen Problemlagen zu reduzieren, würde ich fast sagen. Die Frage ist, welche Funktion hat diese Kulturalisierung? Und ich denke, es hat in erster Linie die Funktion, was ich anfangs sagte, die anderen fremd zu machen, sie rauszuschieben aus der Gesellschaft. Die gehören eigentlich nicht dazu. Der Islam ist so eine archaische, gewalttätige, patriarchale Religion, die eigentlich in unser christlich tolerantes Abendland nicht hineinpasst. Gleichzeitig eine weitere Funktion ist die politische Verantwortung abzuschieben, zu sagen, der Islam ist schuld und nicht quasi die Diskriminierung zum Beispiel in der Schule, dass pädagogische Programme fehlen, dass zum Beispiel Auseinandersetzungen auch mit Männlichkeitsbildern, also antisexistische Jugendarbeit zum Beispiel, man machen müsste und. Also es gibt ja viele Konzepte, wie man damit umgehen müsste, wenn es in Anführungsstrichen deutsche Jugendliche wären. Und das braucht man in dem Fall nicht, weil der Islam ja schon ist, man dann die Jugendlichen damit in diese Ecke stellen kann. Und diese Kulturalisierung hat letztlich auch die Funktion der Selbstpositionierung, wie jeder Rassismus sagt, nicht nur etwas über die anderen, sondern auch immer über das Selbst, nämlich sich als christlich, als positiv, als tolerant, als gewaltfrei. Und so schreibt es die Kelly auch, das Christentum ist eben eine Religion der Liebe, während der Islam die Religion der Gewalt ist. Und im Übrigen sind da fast 50% der Bevölkerung auch dieser Auffassung. Also von daher, man positioniert sich selbst in dieser ideologischen Überlegung. Gut, jetzt noch ein zweites Beispiel zu dieser anti-muslimischen Argumentationsmustern. Das ist das Thema von den Parallelgesellschaften. Parallelgesellschaften, die sind auch sehr stark eben wieder von den beiden Autorinnen thematisiert worden. Mit diesem Begriff wird gemeint, dass die Einwanderinnen, vornehmlich die türkischen und muslimischen, sich auf ihre Communities zurückziehen, zum türkischen Gemüsehändler, geht zum Arzt, zum Rechtsanwalt und so weiter. Sie gucken nur noch türkisches Fernsehen, sie lesen nur noch türkische Zeitungen, sie sprechen kein Deutsch, sie wollen sich nicht integrieren. Und Atış geht so weit zu sagen, nicht nur sie wollen sich nicht integrieren, sondern sie wollen Deutschland zu einem islamischen Staat machen, also gewissermaßen die Mehrheitsgesellschaft verändern in ihrem Sinne. Das ist mit diesem Begriff der Parallelgesellschaft, der jetzt etwa seit 2-3 Jahren kursiert, gemeint. Und auch hier, wenn wir uns die Forschungen angucken zu dem Thema, dann kann man feststellen, dass es in der Tat solche Milieus gibt, von Einwanderern, die kein Interesse an der Mehrheitsgesellschaft haben. Bei den Muslimen, ich nehme jetzt wieder diese Untersuchung vom Innenministerium, sind es 10-15%, die es vorziehen, in ihrer eigenen Community zu leben, die den Kontakt mit den Deutschen, also keinen Wert drauf legen, die hauptsächlich eben türkisches Fernsehen schauen und so weiter. Und die auch zum Beispiel nicht wollen, dass ihre Kinder Deutsche heiraten. 85% hingegen würden es vorziehen, in ethnisch gemischten Nachbarschaften zu leben. Sie wollen, dass ihre Kinder erfolgreich sind in der deutschen Gesellschaft. Sie wollen, dass sie die Sprache lernen. Sie interessieren sich, sie lesen auch unterschiedliche Medien. Sie lesen nicht nur deutsche, sondern gemischt, eben auch türkische Zeitungen. Und insofern kann man sagen, dass die große Mehrheit der muslimischen Einwanderer die Integration wollen. Was immer nur Integration ist, das ist nochmal die andere Frage. Und dass es diese Milieus, die es hat, der Abschottung, die es tatsächlich gibt, durch diese Autorin verallgemeinert werden auf die Muslime. Also bei Kelik schreibt keiner von den Diensten überhaupt in eine deutsche Zeitung. Alle gucken nur türkisches Fernsehen und so weiter. Was diese Diskussion über die Parallelgesellschaft auch nicht thematisiert, ist die Frage, wie sieht es denn eigentlich bei den Deutschen aus? Wollen die eigentlich die Integration? Und wenn man da die Untersuchungen anschaut, ist, was ich vorher schon sagte, der Zuwachs an antimuslimischen Ressentiments enorm. Jedes Jahr wächst der, gewissermaßen in der letzten Zeit. Vor allen Dingen auch bei Jugendlichen, das sind 15-20%, wollen keine Muslime im Land hier haben. Und wenn die sich nicht anpassen, sollen sie gehen. Also es gibt eine extreme und starke Muslimfeindschaft. Das sind 15-20% der Jugendlichen. Das ist auch alles offiziell die Innenministeriumsuntersuchungsstudie. Und wenn wir die einzelnen Dimensionen, die wir vorher genannt haben, dann sind es mehr Muslime, die wollen, dass ihre Kinder Deutsche heiraten, als umgekehrt. Deutsche, die wollen, dass sie, oder bereit, ob das zulassen oder erlauben würden, dass ihr Sohn Muslim heiratet. Ebenso, ob die Kinder miteinander spielen dürfen, ob die zum Geburtstag eingeladen werden oder nicht. Oder auch in einer gemischten Nachbarschaft. Es sind weniger Deutsche, die in einer gemischten Nachbarschaft leben wollen, als Muslime. Und mehr Muslime interessieren sich für das Christentum, als Christen sich für den Islam interessieren. Also wenn wir uns diese Daten anschauen, dann gibt es quasi eine Asymmetrie zwischen den muslimischen Einwanderern und der deutschen Mehrheitsgesellschaft, was Integration anbetrifft, was durch diesen Diskurs über Parallelgesellschaften vollkommen untergebuttert wird. Da geht es immer nur, die wollen nicht. Ob die Deutschen wollen, das wird in diesem Diskurs gar nicht gefragt. Das heißt, was hier passiert, ist auch wieder, dass die Verantwortung wird an die Muslime, ja, die müssen Deutsch lernen. Und es geht ja so weit zu sagen, die dürfen nicht mal mehr Türkisch in ihrer Familie sprechen, sie müssen nicht mehr Deutsch sprechen, sie müssen einer Familie Deutsch sprechen. Also das Recht auf der eigenen Sprache wird ihnen sogar teilweise abgesprochen. Die Verantwortung, sie müssen die Kulturleistung treten. Das andere ist die Determinatisierung der eigenen Rolle, also die Deutschen, deren Integrationsbereitschaft wird überhaupt nicht thematisiert und teilweise in diesen polemischen Artikeln, wie es artisch oder auch jetzt hier im Zusammenhang mit der Moschee, sobald die Moschee, dann demnächst die Scharia in Deutschland oder das ist ferngesteuert und so weiter, was auch der Spiegeltitel oder auch Ali Schwarzer. Das sind alles so Panikargumentationen, wenn wir den kleinen Finger nehmen, dann nehmen sie die ganze Hand und demnächst, wie gesagt, herrscht die Scharia hier in Deutschland und wir müssen alle Türkisch lernen. Und dann brauchen wir nur noch in die Nationalzeitung schauen, weil da gibt es genau diese Argumentationen auch. Also es ist eine Machtumkehr, wo so getan wird, wie wenn plötzlich diejenigen hier die Macht übernehmen würden, was ich denke, bei allem halbwegs realistischen Einschätzungsvermögen vollkommen abwegig ist. Und insofern werden dann die Deutschen, die Mehrheitsdeutschen, als unschuldige Opfer, als verfolgte Opfer dargestellt, die also gewissermaßen an dieser ganzen Problematik überhaupt gar keinen Anteil haben, im Gegenteil. Letztlich, also und damit komme ich jetzt zum Schluss, beziehungsweise will ich wieder anknüpfen, was ich zum Eingangs gesagt habe, denke ich, dass diese ganzen antimuslimischen Debatte Ausdruck eines Kampfes um Integration ist, also wie plural darf, soll diese Gesellschaft sein, wie viel Pluralität im kulturellen, auf der kulturellen Ebene, auf der religiösen Ebene mag sich Deutschland erlauben. Wie gesagt, aufgrund der erfahrenen Tradition ist es sicherlich ein besonderes Problem. Ist die deutsche Mehrheitsgesellschaft bereit, die Macht zu teilen, die Ressourcen auch eben nach dem, mit dem anderen, wie soll man sagen, zu öffnen und in einem Sinn von gleichen Chancen, Bildung und Beruf einzurichten oder nicht? Oder eben spielt sie so den Hausherrenstandpunkt, hier habe ich zu sagen, und wenn ihr hier reinkommen wollt, dann müsst ihr aber, und dann geht die Liste los, das und das und das machen, praktisch von vornherein Bedingungen setzen mit diesem Herrenhausstandpunkt und damit im Grunde genommen den Anspruch an Demokratie, an Chancengleichheit, an Religionsfreiheit, an Recht, die Menschenrechte auf kulturelle Selbstbestimmung von vornherein zu unterlaufen. Okay, vielleicht nochmal ganz zum Schluss. Also mir ist es wichtig, dass es sowohl ein Kampf auf der symbolischen Ebene ist, als auch, oder kulturellen Ebene, als auch einer auf der materiellen, auf der ökonomischen, auf der Chancengleichheit, die sich in diesem Phänomen der symbolischen Macht, des Prestige und so weiter dann ausdrückt. Okay, super. Ich hätte nur eine kurze Nachfrage. Bitte. Ich hatte eben nicht ganz mitbekommen, auf welche Studie Sie sich bezogen haben. Ah ja, Also die Studie ist vom Bundesministerium des Innern herausgegeben worden. Die kriegt man dort auch auf der Website, kann man die sich runterladen. Das heißt, die Muslime in Deutschland und ist im Herbst letzten Jahres erschienen. Und das ist eine repräsentative Untersuchung über alle Einstellungen. Ganz umfassende Untersuchung. Die ersten einzigen. Ja. Ich hätte auch eine kurze Frage, und zwar, wird denn in der empirischen Forschung der Begriff Integration überhaupt verwendet? Also ich habe immer das Gefühl, dass das total, Phrasen verwendet wird, und zwar Integration würde ja voraussetzen, dass jemand mit einer schon gefestigten Haltung oder Einstellung sich anpasst an gegebene Umstände, aber das erkennt überhaupt nicht. Also die Migranten, mit denen ich zu tun habe, und das sind durchaus problematische Beziehungen teilweise, das ist für mich eine ganz gelungene Integration eigentlich. Also die haben sich ja nicht, die kamen ja nicht hierher und haben sich dann versucht anzupassen, sondern ich meine, das ist ja zwangsläufig so, dass sich jemand anpasst an Umstände, und die sind gewalttätig geworden, weil sie halt in ein gewalttätiges Umfeld gekommen sind. Oder das ist ja, also ich frage mich immer, wieso kann man bei dem Begriff Integration irgendwie so ein positives Gesellschaftsbild voraussetzen, ist ja eigentlich von den meisten überhaupt nicht, in anderen Punkten überhaupt nicht so gesehen, aber bei Integration dann schon. Also jetzt mal rein technisch definiert, auf der wissenschaftlichen Ebene, ist Integration die Verschmelzung gewissermaßen zweier unterschiedlicher Systeme, die sich überschneiden und wo daraus ein neues System entsteht. Also das ist jetzt mal so rein technisch die Grundlage, dass man von zwei verschiedenen Kulturen den verausnimmt und dadurch eine neue Kultur entsteht. Nicht, dass die eine in der anderen aufsteht, das wäre Assimilation, also die Anpassung, die Verschmelzung mit der einen Kultur, sondern dass etwas Neues entsteht. Und deswegen heißt es ja auch immer, Integration ist eine zweiseitige Sache, das ist keine Einbahnstraße. So muss von beiden gewollt werden und muss auch von beiden gewissermaßen Veränderungen verlangt, von beiden Veränderungen, richtet sich auch genauso an die Mehrheitsgesellschaft wie an die Minderheiten, sich gewissermaßen den neuen Gegebenheiten anzupassen oder die weiterzuentwickeln, wie auch immer. Fakt ist, dass der Begriff Integration in der politischen Landschaft bei uns in Deutschland weitgehend mit Assimilation gleichgesetzt. Also es wird davon ausgegangen, die Minderheiten eben haben die deutsche Sprache zu lernen und sie haben die ganze Sicht anzupassen und so weiter. Aber jetzt rein, wenn wir definitorisch sind, Assimilation ist ein anderer Begriff als Integration. Das ist ganz klar. Und dann gibt es natürlich noch eine weite Differenzierung zwischen struktureller Integration, kultureller, sozialer, die verschiedenen Ebenen. Also es ist zum Beispiel was anderes, ob ich sage, ich bin eine strukturelle Integration, das heißt die gleichen Chancen für alle, egal welcher Herkunft, im Beruf, in der Bildung etc. Sie müssen genauso repräsentiert sein wie in ihrem Anteil an allen Stufen der Berufshierarchie zum Beispiel. Das wäre die strukturelle Integration. Während die soziale eben die ist, die ich vorhin nannte, also dass man gewissermaßen zusammen Kontakte hat oder das Heiratsverhalten ist auch so ein Indikator für soziale Integration oder solche Geschichten wie Fernsehen und Zeitung, welche Zeitung liest man, welche Sprache spricht man und so weiter. Also es gibt dann noch verschiedene Ebenen von Integration jetzt in der Wissenschaft, in der Debatte. Aber ich denke, das Hauptsächlichste ist, dass der Begriff politisch meistens benutzt wird, die Minderheiten zur Anpassung auch zu fordern. Ja. Ich habe, muss ich gestehen, ganz großes Problem gehabt, als wir Attisch, also Frau Attisch, Unterkoch mehr oder weniger in einem Atemzug genannt haben und auch in einen Topf geschmissen haben. Also aus meiner Sicht kritisiert Frau Attisch vollkommen recht eben patriarchale Tendenzen innerhalb der Migranten-Community, die eben de facto da sind. Sie kritisiert den politischen Islam. Auf der anderen Seite haben wir einen Koch oder eine Nationalzeitung, leider geht das noch viel weiter ins linke Spektrum rein, die eben das benutzen, um ihre rassistische Hetze loszuwerden. Mhm. Ist es nicht gerade für uns wichtig, da ganz hart zu differenzieren und eben auch zum Beispiel Gruppen wie den Zentralrat der Ex-Muslime zu unterstützen, in eben sozusagen ja, im Kampf gegen patriarchale Strukturen einerseits und dann sich somit eben gleichzeitig auch besser gegen diese rassistische Hetze wenden zu können? Also natürlich hat die Attisch oder auch die Kelek recht, wenn sie gegen Patriarchat und gegen patriarchale Gewalt und gegen Zwangsehe kämpft. Und das finde ich auch richtig und wichtig. Aber beide identifizieren das mit dem Islam, Sairan Attisch auch. Da, tut mir leid, also ich habe es wirklich ganz genau gelesen und mir auch genau angeguckt. Und das große Problem, finde ich, das da drin steckt, ist, dass demokratische Werte oder zum Beispiel der Feminismus funktionalisiert wird, in dem Fall für rassistische Argumentationen. Von Herrn Koch, ja. Ja, aber ich würde das eben bei Attisch und Kelek genauso sehen. Also ich meine, ich hätte jetzt die Zitate vielleicht mitbringen sollen oder müssen, aber das sehe ich schon so. Ich weiß jetzt gar nicht die Reihenfolge, jetzt haben Sie die ganze Runde beendet. Da fangen Sie mal an. Womit ich gar nicht mitgehen kann, was Sie gesagt haben, die identifizieren ja in den Personen Armin Toprak, Sedan Attisch und Necla Kelek die Protagonisten eines antimuslimischen Rassismus. Da stelle ich mir die Frage, wie überhaupt das ermöglicht werden kann. Zumal abgesehen davon, dass ich mit dem Begriff antimuslimischer Rassismus so meine Probleme habe, da in dem Moment ja die Frage offen bleibt, was hat nun jetzt das Muslimsein als Glaubensbekenntnis, als eine Glaubensgemeinschaft mit dem Rassismus zu tun. Da sehe ich halt meine Schwierigkeiten in der Begrifflichkeit zum einen. Andererseits kapiere ich nicht, wie Sie darauf kommen, dass gerade Personen, die einen Migrationshintergrund haben, und damit heißt das für mich nicht automatisch, dass sie jetzt als eigene Erfahrung irgendwie privilegierter werden. Das bedeutet das noch lange nicht, aber dennoch Sichtweisen hervorbringen, die mit, wie Sie gesagt haben, jetzt verallgemeinern wollen. Also gerade bei Armin Toprak erkenne ich... Den wollte ich ja rauslassen. Ja, den wollte ich rauslassen. Genau, gerade bei dem seiner Person, gerade bei ihm erkenne ich in seiner Schrift, dass er nämlich ganz klar von quantitativer Untersuchung ausgeht, dass er eben einzelne Personen interviewt hat und schon am Anfang an, glaube ich, in der Einleitung darauf hingewiesen hat, dass er damit nicht instrumentalisiert werden möchte. Und da kann ich eigentlich meinem Vorredner nur zustimmen, dass es eben ganz klar differenziert werden muss, dass es Personenkreise gibt, die eben beispielsweise der Herr Koch, der eben Positionen für sich instrumentalisiert, in den klassischen der klassischen Xenophobie, wie man sie eben kennt, Ängste schürt, Ängste aufnimmt, die in der Bevölkerung eben da sind und einer ausformulierten Islamkritik, die Kelek oder sonstige Personen, kann man sagen, vielleicht auch teils sehr subjektiv ausformulieren, genau dem entgegenspricht. Also, okay, also ich denke, was der Unterschied ist, ist der, dass wir nicht nur den klassischen Hetze wegen mir à la Koch haben, sondern dass im Namen von Feminismus oder im Namen von, anti-homophoben Einstellungen, wenn man an Pim Fortuyn zum Beispiel denkt, also von emanzipatorischen Bewegungen, von Schwulen und Lesben zum Beispiel, in diesem Namen andere ausgrenzt und diskriminiert. Ich denke, das ist eine Herausforderung, das zu erkennen, dass es das auch gibt, dass im Namen fortschrittlicher Werte oder emanzipatorischer Werte andere wieder ausgegrenzt werden. Das ist schwierig, aber es ist leider Gottes so. Also im Amerikanischen oder Englischen gibt es den Begriff Civic Racism. Also zivilisatorischer Rassismus. Also ein Rassismus, der sich auf die Errungenschaften der westlichen Zivilisation im Sinn von Frauenemanzipation oder der Emanzipation von Schwulen und Lesben und so weiter stützt und sagt, die anderen sind so rückschrittlich, patriarchal und archaisch, dass wir gewissermaßen unsere Überlegenheit durch unsere Fortschrittlichkeit gewissermaßen darstellen. Und das ist im Grunde genommen, wie soll man sagen, vielleicht aus einem ganz anderen Zusammenhang, aus der Männerforschung, der Cornell zum Beispiel, der entscheidende Männerforscher aus Australien, sagt, es ist kein Zufall, dass die Begriffe, es ist jetzt der australisch-amerikanische Raum, die Begriffe für Patriarchat, besondere Patriarchen, nicht die im anglophonen Raum, sondern der Pascha oder der Macho. Das ist der Südamerikaner und der Pascha ist der Moslem gewissermaßen. Sie werden als wie soll man sagen, Zentralfigur des Patriarchats dargestellt, um gewissermaßen den aufgeklärten, liberalen, nicht-patriarchalen US-Amerikaner oder irgendwas zu begrifflich zu unterstützen. Also das ist die eine Geschichte. Also darum müssen wir unterscheiden zwischen Koch und Kelleck, wenn man jetzt so ganz platt sagen darf, dass es da gewissermaßen neuere Formen oder andere Formen von rassistischer Ausgrenzung gibt. Jetzt aber zum Begriff antimuslimischer Rassismus. Das, denke ich, ist ganz wichtig, weil es ja auch in vorigen Diskussionen teilweise auch sehr durcheinander gegangen ist. Also zunächst mal, Rassismus ist natürlich eine soziale Konstruktion. Es gibt keine Rassen, sondern sie werden konstruiert und wurden vor allem im Zusammenhang mit dem Kolonialismus und einem Weltbild der unterschiedlichen Hierarchien von Menschenrassen in Anführungsstrichen konstruiert. Diese Rassen wurden an biologischen Merkmalen festgemacht. Also klassischer Fall die Hautfarbe. Und damit wurden soziale Hierarchien, Versklavung, Kolonialismus, Imperialismus und so weiter begründet, weil ja der weiße Mann die zivilisatorische Mission in die ganze Welt tragen muss. Und nun ist dieser Rassismus, ich sage lieber kolonialer Rassismus, aber es gibt natürlich auch die Frau biologisch Rassismus zu sagen, zunehmend ergänzt, nicht abgelöst, sondern ergänzt durch einen Kulturrassismus, der Begriff ist ja auch schon öfters gefallen, wo die Kultur oder in dem Fall die Religion wie ein Rassemerkmal benutzt wird. Darum geht es. Es ist eine Konstruktion, wo gesagt wird, wo gewissermaßen die Religion als ein Wesensmerkmal des Menschen konstruiert wird, und es gehört auch immer zum Rassismus, gewissermaßen Überlegenheiten zu rechtfertigen. Es gehört immer das Machtverhältnis zum Rassismus, sonst können wir von Vorurteilen reden oder von Ressentiments oder Stereotypen. Ein klassisches Beispiel dieser Transformation von Kulturrassismus zu genetischem Rassismus ist zum Beispiel der Antisemitismus. Der war über Jahrhunderte, war das ein christlicher Antijudaismus. Da hat man den Juden von christlicher Seite vorgeworfen, dass sie die falsche Religion haben. Und mit der Neuzeit ist es zum Antisemitismus geworden, wo gesagt wurde, sie sind die semitische Rasse. Da ist gewissermaßen die soziale Verschiedenheit ins Blut übergegangen. Es ist gewissermaßen biologisiert worden, der soziale Unterschied. Und das passiert im Augenblick mit den gewissermaßen mit den Muslimen, die, das hatte ich ja eingangs gesagt, dieser antimuslimische Ressentiment ist im Grunde genommen eine Erscheinung, die relativ jung ist, also die letzten 10, 20 Jahre, wobei, das muss ich gleich in Klammern sagen, natürlich ist auch eine jahrhundertelange Geschichte des Orientalismus basiert, aber das ist nochmal eine andere Sache. Also wie der Orient wahrgenommen wurde und so. Aber, und nochmal, Rassismus, der Begriff hat nur einen Sinn, wenn er zur Rechtfertigung von Machtverhältnissen benutzt wird. Sonst ist der Begriff nicht wahr. Ja, dann würden mich aber auch konkrete Beispiele für diesen antimuslimischen Rassismus interessieren, den Sie behaupten. Ich meine, dass die Diagnose von islamisch begründeten Unterdrückungsverhältnissen instrumentalisiert wird von Gruppen wie Pro Köln oder Pax Europa oder Roland Koch, ist die eine Sache. Aber was hat das mit der Kritik beispielsweise von Neshla Kelik oder Selvan Atesh zu tun, die ja ganz reale Unterdrückungsverhältnisse benennen? Also den kann man dann im Einzelnen, kann man da Sachen, die sie sagen, kritisieren, ne? Aber sie haben die ja doch sehr pauschal kritisiert ich hatte das auch sehr stark an das Motto Haltet den Dieb gefunden. Was sie zu Selvan Atesh sagen, also ich habe das live erlebt, dass sie sehr stark und sehr präzise und sehr unmissverständlich differenziert. Das habe ich also bei Vorträgen von ihr miterlebt, also das war ganz eindeutig, also da ist das einfach falsch, was sie sagen, dass sie nicht differenziert. Und ich denke also, statt jetzt also auf solchen Frauen herumzuhacken, sollte man doch lieber begrüßen, dass sie endlich mal Tabus gebrochen haben, dass sie Sachen bekannt gemacht haben, die vorher unter den Teppich gekehrt wurden, dass also ihre Bücher auch wie ein Befreiungsschlag waren, also unbedingt notwendig und dass also der Erfolg dieser Bücher noch absolut zu begrüßen ist, gerade von Linken und von Säkularisten. Also ich komme selbst aus der Aktion Dritte Welt Saar, also die jahrelange Erfahrung in der Flüchtlingsarbeit hat. Und wir haben diese Strukturen, die Zwangsvereinbarung, diese ganzen Geschichten miterlebt. Ich habe es verstanden. Darf ich antworten? Ja. Es geht gar nicht darum, dass Sie diese Missstände, das finde ich gut und wichtig und es hat eine ganz wichtige Funktion gehabt. Was ich kritisiere, ist die Frage, womit Sie das, welche Ursache Sie dem zuschreiben. Und da ist es der Islam in allererster Linie. Das ist das Problem. Nicht, dass Sie die Missstände anprangern, das ist wichtig, richtig und gut, sondern was Sie im Grunde genommen, wie Ihre Analyse ist, die Kulturalisierung an dieser Argumentation ist das Problem. Und, Moment, dass es ein Problem ist, sieht man dadurch, die Effekte von den Büchern von Kelik und Atesh. Es hat nicht dazu geführt, dass die ganzen Beratungsstellen, die es natürlich schon längst gab, für Frauen, die Gewalt erlebt haben, für Mädchen, die von zu Hause weg, weil sie zwangsverheiratet werden sollen, die wurden nicht unterstützt. Und es gibt keine Forderung von der Seite, dass sie unterstützt wurden, sondern was ist passiert? Das Nachzugsalter ist hochgesetzt worden. Es sind Sprachtests gefordert worden für Menschen aus der Türkei, aus anderen Ländern auch, aber aus manchen Ländern nicht, also je nachdem. Das heißt, die Reaktion war gewissermaßen repressiver Natur und nicht unterstützender. Wenn es unterstützender Natur gewesen wäre für diese Frauen, dann wäre es wunderbar gewesen. Und ich denke, man muss eine Analyse auch daran messen, welche Forderungen sie stellt und was dabei rauskommt bei der ganzen Geschichte. Ich habe eine Frage zu der Funktion des antisemitischen Rassismus. Also ich bin in der ganzen Staatsbürgerschaftsdebatte jetzt leider nicht so fit, aber inwieweit würden Sie bei antimuslimischem Rassismus im Prinzip so ein Nebenfeld sehen, um Migranten weiterhin auszugliedern, während ja in der ganzen Staatsbürgerschaftsdebatte sie ihnen halt nach und nach Rechte zugesprochen werden. Also da gibt es ja schon Entwicklungen weg von diesem völkischen Blutsbild hin etwas offener. Also inwieweit ist das einfach so ein Nebendiskurs, der da was ergänzen wird? Also ich meine, dass da etwas Entwicklung ist, ist richtig, aber es gibt auch wieder Verschärfungen, also wie jetzt die Einwanderungstests, die Sprachtests und so weiter. Und ich meine, Deutschland hinkt da im Grunde genommen den anderen westeuropäischen Ländern oder westlichen Ländern unendlich hinterher. Also wenn Sie jetzt doppelte Staatsbürgerschaft-Thema, verstehen die anderen gar nicht, was wir für ein Problem damit haben. Warum es nicht geht, dass jemand 2, 3, 4 Staatsbürgerschaften hat. Warum denn nicht? Bei den anderen geht es doch auch und vor allen Dingen, kein Mensch stört sich dran. Aber das ist unsere Tradition. Und von daher ist es entweder Oder-Denken oder Loyalität, auf uns müssen sie verpflichtet werden und so weiter. Es gibt schon auch, also das war ja dieser große Schritt der CDU, dass sie kapiert hat, dass wir ein Einwanderungsland sind. Es gibt diese Geschichte der Ausgrenzung und der Eingrenzung, also der Integration mit den Integrationskursen und so weiter. Also das ist schon eine Seite davon. Aber die Frage, wie gewichtig die ist, ist eine andere im Vergleich zu den Verschärfungen. Ja, also ich denke, das muss man in der Balance sehen. Ich würde Ja, also wer immer, ich kann jetzt, das ist der Moderator, der ich meine, wenn jemand moderieren will, wäre mir das ja recht, weil ich verliere dann nichts. Gut, okay, bitte. Ja. Ich würde mich gerne nochmal auf diese Instrumentalisierung des Feminismus beziehen wollen. Ja. Und zwar, was mir aufgefallen ist, ist, dass von diesen medial sehr stark präsenten Ex-Muslimen auffällig ist, dass sie sehr stark rechtskonservative Vokabular gebrauchen und auch rechtskonservative Positionen beziehen. Die Attis zum Beispiel ist sehr stolz darauf, Deutscher zu sein und spricht auch von Parallelgesellschaften und ähnlichen Formulierungen. Und in anderen Zusammenhang ist auch geäußert worden, dass die deutsche Gesellschaft ruhig etwas selbstbewusster gegenüber den Anforderungen der Migranten auftreten sollte. Und da würde mich interessieren, wo dieser Zusammenhang ist, welche Rolle spielt dieser Konservativismus in der Sache und wie kann eigentlich rechtskonservative Positionen dann auf einmal sagen, wir sind der Feminismus. Ja, das ist genau das Problem. Also das gewiss mal der Feminismus, ich meine, alle Schwarze vertreten dieselben Positionen. Also das ist überhaupt gar kein Problem, also für sie noch nie ein Problem gewesen. Also das hat sie auch frühzeitig gemacht, dass sie gewissermaßen, wie soll man sagen, den Rassismus für ihr feministisches Anliegen funktionalisiert hat. Also so. Ich meine, Artisch, da gibt es auch eine Stelle drin, wo sie sagt, wenn die so patriarchal sind, dann sowas gibt der deutsche Staat Sozialhilfe. Also sie ist, geht sogar so weit gewissermaßen, denen das Recht auf Unterstützung abzusprechen. Also insofern, das würde ja meine These genau bestätigen, dass zwar das Anliegen oder die Missstände, die angeprangert werden, progressiv oder emanzipatorisch oder wie auch immer sind, aber durch die Analyse gewissermaßen konservativ bis reaktionär oder rassistisch wird und deswegen eben auch so unglaublich viel Anklang findet. Also das finde ich auch unmittelbar deutlich. Ja. Zwei Sachen fallen mir schon seit einer Weile irgendwie auf. Also vielleicht nochmal zu dieser Frage auch, finde ich oft sehr symptomatisch, wenn bestimmte Kritik die Leute, denen man angeblich helfen will, zu Opfern macht. Dass da oft schon die Probleme auftauchen. Denke da nämlich nicht so wie kann man Frauen unterstützen, in konkreten Situationen sich zu wehren. Ehrlich gesagt, was wir alle tun müssen in der Gesellschaft, sondern diese Frauen zum Opfer und wovon? Von dieser Religion. Und da ist aus der Perspektive nicht so schwer zu unterscheiden, wie man das politisch eigentlich einordnen soll, finde ich. Also ist es eine konkrete Unterstützung für Frauen, die schon kämpfen oder werden Frauen oder wer auch immer, also als Opfer dargestellt, denen man helfen muss, am besten noch von oben oder und so weiter. Und das andere ist, wie die vielleicht auch zusammenhängen, diese sehr verschiedenen Positionen natürlich, die sich aber miteinander verbünden, was gefährlich ist, ist eine bestimmte säkuläre Ideologie. Und die Frage ist natürlich, wie wir als Linke dazu auch stehen. Also was haben wir dazu für eine Antwort, wenn bestimmte dominante Verhältnisse sich oder dominante Positionen sich so artikulieren, dass sie sagen, okay, Modernisierung, das sieht so aus, da hat Religion eigentlich gar keinen Platz mehr. Weil man ja auch sagen könnte, dass ein bestimmtes Modell der Säkularisierung, wie sich im Westen durchgesetzt hat, nichts anderes ist als ein bestimmtes christliches Modell, quasi übertragen auf einen modernen Staat. Also nicht mehr Gott sozusagen, der souveräne Himmel, sondern ja, der Staat. Oder die, also dieser Zusammenhang erscheint mir total wichtig, wo dann eben so durchaus natürlich der Begriff des Rassismus auch angebracht ist. Das heißt, inwiefern sind wir auch in der Lage zu differenzieren zwischen Bewegungen, die vielleicht auch religiös artikulieren, die emanzipativ sind und emanzipativ waren, und solchen, die es nicht sind. Und nicht gegen Religion zu agieren oder mit denen plötzlich im Boot zu sitzen, die das heute eben auch natürlich, also in der notwendigen Abgrenzung irgendwie von Akteuren im Namen der Religion tun. Wenn die sich auf die Religion berufen, Leute, die irgendwie entführen und Menschen umbringen, dann ist mein Problem nicht, dass sie das im Namen der Religion tun, sondern was sie tatsächlich machen. Also diese Zusammenhänge, aber gar nicht auch, weil dabei jemand da ist, der auf diesen Zentralrat der Ex-Muslime verwiesen hat. Da gab es in Köln Veranstaltungen, da waren hunderte von Leuten an der Uni an der Veranstaltung gegen das Kopftuch. Und es war erschreckend, was sich da für ein Ressentiment von Rassismus artikuliert hat. Die Leute, die alle im Namen von Frauen gesprochen haben, und diesen armen Mädchen, die gezwungen werden, das Kopftuch zu tragen. Und der Günter Wallraff hat jetzt dann nicht wirklich gewonnen da, also auf dem Podium. Es hat überhaupt nicht funktioniert, seine Polemik. Aber der hat dann irgendwann sich noch geklaut zu sagen, oh, ich habe aber noch mit ein paar Mädchen gefragt, die wurden gesprochen vor der Veranstaltung, die werden durchaus nicht gezwungen. Vielleicht sollte man die Leute ja mal fragen oder die Frauen fragen, warum sie ein Kopftuch tragen. Dann ging ein Raunen durch diese Menge, also eine Empörung zu quasi, jetzt müsste man die auch noch fragen. Okay, und in den Leuten, dann ist eine Art, dann gesagt, ja, das machen wir ganz einfach, es wird verboten. Das verbieten wir einfach, dass an den Schulen Kopftücher getragen werden. Und also das ist, also... Wenn das nicht Rassismus ist oder wenn das nicht genau dieser deutsche Rassismus ist, wo die einen anderen immer schon sagen wollten, wie sie zu leben haben und so weiter. Wurde organisiert von einer Gruppe, die heißt Säkuläre Humanisten. Und auf deren Homepage sich umzugucken, ist interessant. Also das ist verwirrend. Ich kenne diesen Akteur so nicht. Also ich finde, es sind Leute, die sollten wir uns genau angucken, wofür die eigentlich stehen, wo die herkommen. Ich muss ja sagen, ich bin jetzt auch empört. Gerade was diese Kopftuchdebatte betrifft, weil es ist, wie sich die Linke zur Säkularisierung stellen sollte. Natürlich kann man sagen, die Säkularisierung, so wie sie konkret stattgefunden hat, hat was mit der modernen Staatsbildung zu tun und der modernen Staat kann man jede Menge Kritik haben. Durchaus. Aber die Kritik kann auch nicht in die Richtung gehen, dass man sagt, naja, dann einfach vielleicht doch wieder zurück zur Religion. Also das kann keine linke Position sein. Und das ist auch das, was mich an Ihrem Vortrag und an Ihren einführenden Bemerkungen verwirrt und gestört hat, ist, dass Sie zwar gesagt haben, naja, das ist so ein antimuslimisches Ressentiment, woran kann man das sehen? Das kann man daran sehen, wenn wir uns statistische Erhebungen anschauen, dann gibt es gar nicht, also jetzt die Effekte rausgerechnet, gibt es gar nicht mehr Fälle. Aber das ist doch vielleicht gar nicht die angemessene Ebene, um darüber zu diskutieren. Wenn der Islam dafür verantwortlich gemacht wird, dann muss man sich fragen, was könnte das mit dem Islam zu tun haben? Und dazu haben Sie gar nichts gesagt. Sie haben jetzt einfach wirklich nur technisch, statistisch argumentiert. Und das finde ich falsch. Eine Rückfrage. Warum wird bei deutschen Jugendlichen, die sich radikalisieren, nach den sozialen Hintergründen... Das finden Sie doch auch falsch. Nein, das finde ich richtig. Da wird gesagt, die radikalisieren sich wegen dem Islam. Da wird mein Deutsch wird nicht gesagt, radikalisieren sich wegen dem Christentum. Wenn wir nach Sachsen kommen und uns die Jugendlichen angucken, warum die zu Nazis werden, dann sage ich Ihnen, das hat was mit ihrem kulturellen Umfeld zu tun, das hat was mit ihren Eltern, ihren Großeltern zu tun und was sie für die Ideologie in ihren Köpfen haben. Warum sage ich das jetzt bei den Islamischen? Jugendlichen oder Erwachsenen, warum soll das da plötzlich schon sein? Das verstehe ich nicht. Warum bist du nicht gegen den Rechtsextremen? Ja. Ich sage ja nicht, dass die Leute zu mir müssen. Das sind andere Autorien, bitte. Das lag jetzt hier auch schon länger so auf der Zunge, weil ich denke, was jetzt hier auch noch gar nicht so diskutiert worden ist, sondern die Identitätskonzepte eigentlich, sowohl in der Linken des Subjekts an sich, wo man sich ja lange auch ein bisschen dagegen gewehrt hat, sozusagen. Also, postmoderne, konstruktivistische Modelle des Subjekts anzuerkennen, auch die Psychoanalyse, der lehnt man ganz gerne mal ab, die ja allerdings auch Erklärungsmodelle dafür bieten, warum Regression immer wieder auch gerne auf einen Bezug in der Region stattfindet. Dann ist die Frage, findet der nur statt, in dem Moment, in dem wir in eine gesellschaftliche Umbruchsphase, sei es Modernisierung, sei es die Krise des kapitalistischen Systems kommt, oder wie auch immer, oder ist es eigentlich in der Debatte etwas, wo wir uns hier zumindest dagegen ja auch wehren, es biologistisch oder essentialistisch zu deuten, muss man schon als ein soziales Phänomen versuchen zu fassen. Aber trotz alledem ist es dann ja wichtig zu sehen, denke ich auch, also in dieser Debatte, worauf beziehe ich mich in meiner Kritik, und ich persönlich möchte mich in meiner Kritik immer eher an den sozialen Bruchlinien orientieren in der Argumentation und weniger auf eine essentialistische Position zurückziehen, also auf eine religiöse. In dem Sinne, dass ich da überhaupt reaktionär eigentlich nicht immer nur auf diese eine Facette der Identität dieser Gemeinschaft gezielt sozusagen, sondern es muss immer eine multifaktorielle Analyse und auch Argumentation leiten. Ja, ich wollte sagen, dass es für mich immer sehr verblüffend ist, wie es die Medien, die Öffentlichkeit schafft, jetzt auf einmal so eine Diskussion zu führen über den Islam, obwohl wir in der christlichen Gesellschaft leben. Also man könnte doch unter den Linken erwarten, dass sie sich jetzt, wenn die Reaktionäre sich darauf stürzen, den Islam zu kritisieren, dass wir uns darauf konzentrieren, das Christentum zu kritisieren. Ja? Nein, genau, da wird einfach verschoben. Ich meine, ist das jetzt hier eine christliche Gesellschaft oder eine islamische? Und da die Diskussion so zu verschieben, dass man darauf eingeht, ja, die setzen das auf die Tagesordnung, da müssen wir darauf antworten, das ist, denke ich, auch die Falle, die jeder Rassist stellt. Der Rassismus dient ja, wie das vorhin ganz richtig meiner Meinung nach gesagt wurde, dazu, dass man praktisch ein Feindbild schafft, wo man selbst nichts mit zu tun hat. Man beschäftigt sich nicht mehr mit seinen eigenen Problemen, sondern man konzentriert sich auf einmal auf die Probleme, die angeblich andere Leute haben. Und da ist es dann eigentlich relativ nebensächlich, ob das Juden sind, ob das Homosexuelle sind oder ob das in diesem Fall jetzt halt mal Moslems sind oder es sind die Türken, die Orientalischen. Gemeinsam an diesen ganzen Modellen, und das, die Nazis können diese Klaviatur rauf und runter spielen, die können in kurzer Zeit auch die Inder zu einem Feindbild erklären, wenn sie es für sinnvoll halten, oder die Russen, was auch immer gerade ausgerufen wird und was ihnen in den Kram passt. Aber ich glaube, dass die Linken einen Fehler machen, wenn sie dieser Vorgabe, die von den Rassisten gegeben werden, hinterherlaufen. Wir brauchen eine eigene Konzeption und ich denke auch von all denen, die von diesen Bauernfängern eingefangen werden mit diesen Argumentationen, die liefern, denen müssen wir entgegensetzen, indem wir einerseits eine klare Analyse unserer eigenen Gesellschaft geben und sie auch politisch kritisieren und andererseits die Kräfte, die mit diesem Rassismus entweder populistisch wie Koch Stimmen fangen wollen oder aber direkt auch ermorden, also Mord und Totschlag voranbringen wollen, dem muss man einfach entgegentreten und sagen, was sie wirklich sind. In diesem Fall halt sagen, es sind Rassisten. Und ich finde diese ganze Pseudodiskussion jetzt über den Islam, tut mir leid, ich finde die furchtbar verlogen. Ja, weil ich das Gefühl habe, es wird über irgendwas diskutiert. Ich meine, wenn der Antisemitismus hochkommt, dann diskutieren wir jetzt über die jüdische Religion oder was. Ich habe keine Ahnung von der jüdischen Religion, interessiert mich auch nicht. Aber wenn Juden, ja, weil die jetzt gerade mal nicht im Fokus sind, ja. Aber wenn jetzt hier Juden umgebracht werden, dann stelle ich mich vor die Synagoge, unabhängig davon, was innerhalb der Synagoge passiert. Und ich denke, das ist eine Falle, in die man nicht reintappen darf, dass man das, was die Nazis oder die Populisten oder wie auch immer man die nennen soll, auf die Tagesordnung setzen, dass wir dann sagen, okay, damit müssen wir uns jetzt auch beschäftigen. Also, Moment, hier. Mal geredet. Jetzt werde ich fragen, ich würde glaube ich mal einfach mal auch da drauf gucken, ja? Ich muss ein paar Schritte zurückgehen. Also auf der einen Seite ist das, was ich die letzten Stunden hier wenig gehört habe, ist, dass immer über den Islam reden will. Die Religion, die es gibt. Ich denke, jeder würde unterschreiben, dass obwohl er evangelisch oder katholisch irgendwo stehen hat, dass er Christ ist und dass es eine einheitliche Lebensform ist. Dass die Lebensweise identisch ist und die gleiche Sozialität in der Familie hat. Auf der anderen Seite zu dem Feminismus zurück. Also, das ist nochmal, ich will absolut verstanden. Du meinst, dass jeder von uns hier würde unterschreiben, dass er. Würde nicht unterschreiben, dass er christlich lebt. Also, dass man das so verallgemeinern kann. Weil es ist eine Auslegung. Also, nicht jeder Islam will Islam gleich aus. Das ist ja totaler Blödsinn. Und darüber wird hier so wenig gesprochen. Das wundert mich ein bisschen. Die andere Sache mit dem Feminismus ist, das ist eine persönliche Meinung von mir, dass ich glaube, dass der Feminismus an die Schwarze insbesondere die Debatte um den Islam aufgreift, aus dem Machtbedürfnis oder aus dem Machtbedürfnis heraus. Das heißt, wir als deutsche oder westeuropäische Feministen sollten uns profilieren gegenüber anderen Nationalitäten oder Kulturen, die diesen Fortschritt nicht erreicht haben, was dahingestellt ist. Was ich auch nicht behaupte, was für mich total absurd ist, weil wir leben trotzdem noch in der Stadt. Ja, also das würde ich völlig unterstreichen, was Sie sagen. Also genau das ist das, was ich zu vermitteln versucht habe, wobei ich nochmal festhalten will. Also Ich spreche nicht über den Islam, sondern ich spreche über antimuslimischen Rassismus. Und genauso ist es mit dem Antisemitismus. Das ist ja nicht das Problem der Juden, sondern der Antisemiten das Problem. Das ist die Frage, was sind die Mechanismen, was sind die Funktionen? Warum ist der Islam jetzt plötzlich die Riesenkiste, die es eben vor 20, 30 Jahren nicht war? Also es muss ja eine bestimmte Funktion haben. Nicht, weil der sich jetzt in so einem Wahnsinn geändert hat. Aber jetzt sind da hinten mehr. Ich kann die Reihenfolge kann ich nicht beurteilen. Ja? Okay, also ich wollte noch was dazu sagen, was du gesagt hast. Wir sollten uns nicht damit beschäftigen, also mit dieser Frage Islamkritik oder so. Wir sollten eher eine Christenkritik üben oder so. Ich sage das ja nie, wir werden ja dazu gezwungen. Die mehrheitsgesellschaftlichen Diskurse gehen ja dann. Sind, haben die auch Eingang gefunden und Teil der Idee. Also wenn ich mir angucke, dass es da eine kritische Islamkonferenz gibt von der dritten Welt, wo ein Chefredakteur auf dem Podium sitzt und sich dazu nicht kritisch geäußert wird. Ja, dann hier warst du dort gewesen, oder wie wo? Ihr könnt ja vielleicht mit dem Band wechseln. Ich hab russisch nicht verstanden. Wer saß auf dem Podium? Scholz. Na, ist Unsinn. Das ist einfach eine Erfindung. Das ist Nonsens. Jetzt bitte jetzt keine Gerüchte verbreiten. Okay. Aber eingeladen wurde er. Nein, er wurde nicht eingeladen. Wir wissen ja, dass ein Teil der Dienst einfach auch offen ist für diese kulturalistischen Positionen. Das ist ja genau das. Ich weiß nicht, ich muss mir die ganzen antideutschen Bilder anzugucken, was da machen. Ja, und jetzt nochmal konkreter, weil ich meine, ich muss ja auch jetzt. Okay, also Sie, und dann Sie, ja. Mhm. Also okay, das war eine kurze Anmerkung. Also ich finde Kritik an antimuslimischem Rassismus total wichtig. Und ich finde, dass da halt aber auch noch ein anderer Aspekt, der, glaube ich, nicht erwähnt wurde, gar nicht mehr, nämlich, dass Menschen aufgrund ihres Aussehens als Muslime abgestempelt werden und als solche angegangen werden. Und dass da eben auch noch ein sehr wichtiger Aspekt des Rassismus ist. Und dass das auch das ist, finde ich, was man zentral kritisieren muss. Und gleichzeitig kann man den Islam kritisieren oder bestimmte Ausführungen des Islams, meiner Meinung nach. Und das zu Recht. Ich finde, das muss man nicht, um sich davon zu distanzieren, muss man das nicht weglassen. Sondern man kann beides tun. Und ich finde die Argumentation, wir sollten uns erstmal um unsere eigenen Sachen kümmern, auch ganz schön gefährlich. Weil was ist denn unser eigenes? Also was ist denn dein eigenes? Und mein eigenes ist, glaube ich, was anderes. Und vor allen Dingen ist es ja de facto so, und das ist ja auch, also ich finde dazu, also zu einer linken Position, weil auch anzuerkennen, dass das eigene von Deutschland nicht nur christlich ist, sondern dass ganz viele Leute mit anderer Religion oder anderer Kultur hier leben. So. Insofern finde ich das auch irgendwie ein bisschen gefährlich, dann auf einmal so eine essentialistische Sicht auf die deutsche Kultur zu haben, wo auf einmal die anderen auch wieder nur die von außen sind, so, die eigentlich uns nicht so viel angehen, weil wir haben uns erstmal mit unserem eigenen zu beschäftigen. Also die Argumentation finde ich ein bisschen gefährlich. Also ich finde es halt immer wichtig, wenn man halt gewisse Konflikte innerhalb der Gesellschaft betrachtet, halt auch zu sehen, dass ja eben diese Konflikte aus der Gesellschaft kommen und dass es halt dabei nicht darum geht, es ist halt ein Kulturkreis oder das passiert halt nur im Abendland oder sonst wo, sondern es ist halt irgendwie eine Gesellschaft. Und das Interesse an Feminismus und an die Frauenunterdrückung und so weiter und so fort oder auch Homophobie, ja oder nein, innerhalb einer Gesellschaft, wird meiner Meinung nach von der deutschen Gesellschaft anhand des Islams abgehandelt, um sich als deutsche Gesellschaft, als emanzipatorische Kraft darzustellen und zu sagen, wir sind tolerant und bei uns werden die Frauen nicht unterdrückt und so weiter und so fort. Und es gab noch keine Statistik, wo halt irgendwie geguckt worden ist, wie viele Pfarrer ihre Kinder oder Frauen überhaupt an sich vergewaltigen. Es gibt kein oder wenig irgendwie wirklich Studien darüber, wie die Geschlechter- und Rollenverteilung innerhalb einer wirklich christlich geprägten Familie ist und so weiter und so fort. Aber anhand des Islams wird jetzt eine Sache aufgemacht, wo meiner Meinung nach sich halt irgendwie die deutsche Gesellschaft wieder halt reinbringen will. Und da finde ich, das kann halt nicht sein. Und dann müssen wir halt irgendwie auch gucken, dass wir halt eben nicht die gleiche Argumentation bringen, wie es halt eben von der Mehrheitsgesellschaft gemacht wird, weil wir damit kommen wir ja nicht weiter. Sondern wenn wir eine wirkliche Analyse haben wollen und wenn wir halt irgendwie auch eben bestimmte Ismen überwinden wollen, dann können wir das nicht anhand eines Beispiels machen, sondern immer nur anhand der Ursache. Und die Ursache liegt halt immer noch in den verschiedensten Unterdrückungsmechanismen, in denen wir uns halt befinden. Und solange die nicht angegangen werden, wird es halt auch immer noch weiter so gehen, wie es halt jetzt geht. Also ich meine, ich wollte noch mal sagen zu dem Thema, sich um die eigenen Sachen kümmern. Ich finde es schon wichtig, sich um das eigene, also ich finde schon auch da was Gutes dran, also was Gutes dran ist mit dem hier, warum kritisieren wir das Christentum, weil ich glaube, es ist nämlich auch mein Problem hier mit der Position in der Sache mal radikaleren oder egal autonom oder sonst wie Antifa-Linken überhaupt zu finden, weil ich finde, wir haben die nicht. Oder es gibt da keinen gemeinsamen Standpunkt. Ich meine, deswegen sitzen wir ja hier auch und ich finde es super, dass es den Kongress gibt und man hier über sowas auch mal diskutieren kann. Weil das ist natürlich schon mal so ein Problem ist. Ich bin natürlich auch. Also was jetzt die Rednerin vorher gesagt hat, auch. Ich meine, warum gehen, wenn wir auf so einen Kongress gehen und dann mit sowas konfrontiert, wo wir darauf reagieren, irgendwie die Linke macht halt schon seit Jahrzehnten oder ja weiß ich nicht wie lange, dass er reagiert. Und trotzdem ist es ja wichtig, dass wir halt dann Positionen entwickeln. Und ich meine, also gut, wenn jetzt solche Argumente wie pro Köln diese bringen, ja, ich bin jetzt über Diskussion mit irgendwelchen und muss dann darauf auch, also man will dann darauf argumentieren, dann finde ich das halt schon auch mein eigener Standpunkt spielt eine Rolle, weil mich interessiert ist, ich habe Kritik am Christentum, ich habe auch eine Kritik am Islam. Ja. Und ich meine, sehr wohl finde ich dann solche Bücher wie sie sagen, weil ich habe das auch mitgekriegt, die werden gerade gelesen, ja, man hört das dann schon seit. Keine Ahnung, erstmal sage ich mal Leute, die jetzt nicht so in der politischen Szene sich bewegen wie ich, aber die reden dann darüber, sind jetzt aber für mich keine Pro-Köln-Leute, ja, das sind bürgerliche Leute und so. Und dann ist ja natürlich schon, also, die haben aber auch nicht meine Position, ja, und dann ist natürlich schon die Frage, ja, was will man denn da drin? Und ich finde das dann halt, ja, also schon wichtig, auch was Eigenes, anstatt Punkten dann zu vermitteln und zu sagen, was. Also, das war schon gut mit dem Machtverhältnis nochmal auf der Grundlage zu sehen. Und ich finde schon, das mit der Religion, also ein schwieriges Thema. Also, weil darum geht es ja dann auch irgendwie gerade. Irgendwie dann aber ja irgendwie auch nicht. Also. So, ich würde jetzt sagen, Sie noch, Sie, Sie und ist noch jemand dahinter? Hier, Sie auch mal. Und das wird dann langsam zum Schluss kommen. Ja, ich finde, sind aber hier ganz viele Sachen angesprochen worden. Und für mich halt die Diskussion im Augenblick, und das finde ich eben guter Grunde, da muss man nochmal darüber nachdenken, über was die Funktion des Anti-Islamismus ist, weil ich meine, ich habe in den 90er Jahren sehr viel Flüchtlingsunterstützerpolitik gemacht und da ist vom Islam überhaupt noch gar nicht geredet worden. Da waren die Flüchtlinge und es war natürlich egal, ob schwarz, ob Roma, ob was auch immer. Sie waren alle immer nicht zivilisiert, sie waren alle immer nicht in und in dem Maß, wie es hier einfach keine Flüchtlinge gibt, weil sie nicht mal reingekommen, findet auch eine Umwidmung dieser Funktion auf eine andere Woche statt. Und das ist unter anderem der Islam. Es gibt sicher noch andere Gründe, aber das finde ich so auffallend. Und sich dann ausgerechnet beim Islam dann bestimmte Dinge rauszusuchen, wie das Patriarchat, wo wir im Augenblick, also ich glaube, jetzt erleben ich einen Rollback haben, wie kaum. Also wenn ich heute Werbung sehe, wenn ich Kino gucke, wenn ich gucke, wie die Mädels reden, wenn ich, dann kriege ich es draußen. Dann sehe ich einen Rollback, der irgendwie mit Emanzipation und weiß nicht, Befreiung gar nichts, Schönheitsoperation, Brustkleid, ich weiß nicht, das ist für mich der Inbegriff von einer Selbstverschuldung, die Frauen hier freiwillig betreiben in dem Patriarchat. Interessiert kein Schwein. Die Leute reden über die Kopftücher von den türkischen Frauen, manche türkischen Frauen. Und an dem Punkt, zum Beispiel, wenn du von sagst, Flüchtlingsarbeit oder was wir gesehen haben, ja, wir haben viel gesehen. Und ich kann dir sagen, wie heute in psychoanalytischer Sitzung, wir wissen viel sehen von deutschen missbrauchten Frauen aus dem guten Verhältnissen, die siehst du halt nicht im Flüchtlingswohnheim, die siehst du auch nicht sonst wo, aber die gibt es natürlich genauso und das ist natürlich genauso patriarchal wie das, womit wir es hier zu tun haben. Und ich finde diese ganze Konzentration auf den Islamismus, das ist in dem Maße eine Projektion und nicht wahr zu haben und nicht wahr haben zu müssen, was hier in unserer Gesellschaft gerade in dem Ausmaß passiert, dass ich es wirklich schrecklich finde. Und da muss ich noch ein Wort zu Parallelgesellschaften sagen. Ich bin in Südamerika groß geworden, in einer wunderbaren deutschen Parallelgesellschaft. Und ich kann nur sagen, diese Parallelgesellschaften gibt es in jedem Land auf der Welt. Da gibt es ausgebaute deutsche Parallelgesellschaften mit einer riesigen Infrastruktur, unterstützt vom deutschen Staat, selbstverständlich mit deutschen Schulen. Wir erinnern uns an die Debatte um türkische Schulen in Deutschland. Da sitzt der Türke schon wieder in Wien oder hier. Und deutsche Schulen im Ausland sind eine Selbstverständlichkeit. Sie werden vom deutschen Staat bezahlt, es werden deutsche Lehrer hingeschickt. Selbstverständlich wird erwartet, dass die deutschen Eltern mit den deutschen Kindern Deutsch sprechen. Der Staat betreibt das, aber ist jetzt aus einer linken Perspektive Goethe-Institut. Aber ich will damit nur sagen, erstaunlicherweise ist die Parallelgesellschaft in diesem Falle was absolut Erschaffenswertes und Aufrechterhaltenswertes, während sie umgekehrt, wenn sie bei uns noch nicht mal in dem Maße stattfindet, weil sie gar nicht so finanziert wird, plötzlich was unglaublich Bedrohliches ist. Zunächst mal, also dein erstes Argument fand ich doch reichlich absurd. Wenn wir Flüchtlingsarbeit machen, dann arbeiten wir naturgemäß also nicht mit Deutschen. Also, was soll das Argument? Dann bekommen wir es halt bei den Flüchtlingen mit, was da abgeht. Und man sollte auch nicht das eine gegen das andere ausspielen. Also, das patriarchalisch. Du hast gesagt, und was ich da gesehen habe. Das ich nicht, ja. Hast du vorhin gerade gesagt, ja. Was wir in der Flüchtlingsarbeit ja. gesehen haben, und dann sage ich, aber wir machen Flüchtlingsarbeit. Also in der Flüchtlingsarbeit sehen wir halt Sachen, die bei Flüchtlingen ablaufen. Das hat auch nichts damit zu tun, was woanders abläuft. Das ist, es wird doch angegangen. Also vielleicht hast du schon mal was von Terre des Femmes gehört. Also die arbeiten ja nicht nur mit Migranten. Also was soll dieses Argument? Natürlich gehört das alles zusammen. Aber ich würde noch was anderes sagen. Also du hast eben gesagt, dass die Rechtspopulisten den Islam kritisieren, ja, was ja einfach nicht stimmt. Also die kritisieren ja nicht den Islam, sie wollen ihn nur nicht in Deutschland haben, sie wollen ihn außerhalb haben. Aber der Islam an sich ist ja auch pro Köln sympathisch, das hat der Judith Wolter ganz klar gesagt. Kannst du das letzte Mal wiederholen? Ich habe den Islam ist was? Der Islam ist ja auch an sich ist ja auch den pro Köln Leuten sympathisch, sie wollen ihn halt nur nicht in Deutschland. Judith Wolter sagt im Interview mit der Zeitung Deutsche Stimme, außerhalb von Europa ist der Islam okay, denn die sind ja genauso wie wir gegen Israel und gegen die USA. Und auch der Herausgeber der Nationalzeitung Gerhard Frey ist absolut pro-islamisch, also die Nazi-Szene bringt den Islam in der Regel, also sehr starke Sympathien. Ach, Moment, da würde ich wirklich anfangen wollen. Also es gibt diesen Ethnopluralismus der Rechten, die sagen, ja, die Leute werden uns schon recht, aber wenn sie rausgehen. Und ich meine, auf der Ebene, denke ich, sollten wir jetzt hier überhaupt nicht. Nein, das war eine Entgegnung auf sein Argument, also dass die Rechten den Islam kritisieren, das hat einfach nicht stimmt. Also das war eine Reaktion darauf. Ja, ich habe davon geredet, dass sie die totschlagen. Ja. Davon habe ich geredet. Wenn du hast das Recht, du hast vom Recht Islamkritik angesprochen. Vielleicht noch eine Ergänzung, also dass ja im Allgemeinen die gesellschaftliche Mitte in Deutschland ja auch nicht anti-islamisch ist, sondern sehr stark pro-islamisch. Dass der Islam gefördert wird, Beispiel Scholz Islamkonferenz, Einführung des islamischen Religionsunterrichts. Also, gerade die Kirchen, die großen Kirchen, also gerade die konservativen Flügel, protegieren den Islam ja sehr stark und kämpfen dafür, dass die islamischen Verbände dieselben Privilegien kriegen wie sie. Weil den Kirchen dann lieber ist, also ihre Marsch in den Islam zu teilen, als die Säkularisierung. Also das ist, sind ja ganz deutliche Tendenzen. Also im Allgemeinen ist die gesellschaftliche Mitte doch eher pro-islamisch. Okay. Einfach weil es bei der gemeinsamen feindliche Polarisierung ist. Ja. Ich würde mich gern bei Ihnen bedanken wollen, dass Sie mich in eine Parallelgesellschaft abschieben. Ich habe einen deutschen Hintergrund, bin 20 Jahre alt und die letzten 8 Jahre habe ich damit zu kämpfen gehabt, dass ich mich von dieser Parallelgesellschaft abwenden kann. Und dann bedanke ich mich bei Ihnen, dass ich in Zukunft vielleicht in eine türkische Schule gehen soll, in Zukunft vielleicht in eine türkische Moschee gehen soll. Weil das haben Sie gepredigt. Sie haben gepredigt, dass es Parallelgesellschaften geben soll, die Rückzugsgebiete anbieten. Und da bedanke ich mich einfach dafür. Dann dieses dumme Gerede von der Mehrheitsgesellschaft. Also ich frage mich, ob Mehrheitsgesellschaft immer etwas Vereinheitliches. In der Mehrheitsgesellschaft finden verschiedenste Diskurse statt. In der Mehrheitsgesellschaft kann man irgendwie jetzt verallgemeinern und in den Topf werfen. Also ich frage mich auch, ob es auch eine Mehrheitsgesellschaft sein soll. Wenn du vielleicht die Mehrheitsgesellschaft in der insofern siehst, dass die am 20. auf die Straße gehen, nämlich am 20. geht die gesellschaftliche Mitte von SPD, CDU, Köln und sonstige englische Organisationen auf die Straße. Ne? Das ist für mich die Mehrheitsgesellschaft. Nicht für die Islam. Und darum geht es nicht, dass aus Europa rausgeschafft wird. Ja, aber guck dir das doch mal an. Da haben wir die lokalen Gruppen vor Ort irgendwie anscheinend relativ lange den SPD und Jusos und so weiter und so fort mal kräftig in den Arsch getreten, dass die sich auf die Straße bewegen. Das ist Bündnisarbeit. Ich weiß nicht, was du für eine politische Arbeit machst, so, aber das ist nun mal immer die Aufgabe von Antifa-Gruppen, genau diese Leute auf die Straße zu bekommen. Und das ist eine Scheißarbeit. Die gesellschaftliche Mitte, die eben dafür ist, dass dieser Pro-Köln-Scheiß gut funktioniert. Und das finde ich ja gut. Aber wenn du von einer Mehrheitsgesellschaft sprichst, die irgendwie islamfeindlich ist, dann sehe ich das nicht. Ne? Dann sehe ich eine Mehrheitsgesellschaft, die am 20. zum Glück auf die Straße gehen wird. Und das sind Signale, die wir für die Islamfeindschaft schon nicht. Also pass auf, okay. Ich muss mal gucken, ob jetzt eigentlich kommt. Also erstmal irgendwie zu den Genossen, sagen wir das einfach mal so. Ich weiß nicht, vielleicht auch, okay, zu dieser Islamkonferenz von Schreuble, was du da irgendwie angesprochen hast, also ich spreche da einfach von Vereinnahmung. Ja, mehr wollte ich dazu nicht sagen. So, die Leute hier, die gehen am 20. Jahr nicht für Islam oder irgendwas auf die Straße, die gehen auf die Straße, weil hier so Wichser wie Le Pen und die ganzen Schwachmarken hier auflaufen. Weißt du, den ganzen Kaffee wird überall geredet. Hier, oh Scheiße, guck dir die Kaffee an, guckst du dir an, die Kamiertreiber. Mann, ey, echt, ich weiß nicht, was da los ist. Und ich muss mich doch. Ganz kurz, tut mir leid, aber ich muss mich doch stark wundern. Hier sind Leute, die sich als Antirassisten, Antifaschisten hinsetzen und dann mit einer Arroganz sich hier hinsetzen und so. Ey, jeder würde unterschreiben, dass es im Islam frauenverachtende patriarchale Strukturen gibt. Das ist einfach so. Das hast du aber in der Bibel auch, das hast du in der Tora auch. So, da, also, ey, ernsthaft, in der Bibel steht drin, du sollst, wenn dein Kind nicht auf dich hört, sollst du den Kopf. Also, ja, ich bin nicht Feuerwehr und ich bin nicht Mars. So, aber dann muss ich mich doch stark wundern, und wie wenn dann Leute hier immer. Ja, das regt mich wirklich auf. Die Leute setzen sich hin, aber der Islam ist so schlimm. So, und ich muss wirklich Frau Rommelsbacher recht geben. Hier wird eine Kulturalisierung von sozialen Konflikten irgendwie in Angriff genommen und wird gesagt, oh, der Islam, und das interessiert doch gar nicht. Ey, weißt du, auf der ganzen Welt gibt es Leute, die im Namen von zig Religionen so einen Scheiß fabrizieren. Und das regt mich so auf, dass ihr euch so. Das ist öffentlich. Das ist doch öffentlich, denn sonst würde ich es doch nicht wissen. Das ist auf der ganzen Welt. Ich meine, okay. Aber es gibt doch auch weil es gibt Unterschiede, für mich gibt es da drin auch graduell Unterschiede, die kann ich nicht einfach unterschiedlich. Nein, ich bin für eine allgemeine Religionskritik, irgendwie, ich bin ein überzeugter Atheist so, und ich weiß warum. So, es gibt in allen drei Buchreligionen anti-emanzipatorische Ansprüche, und dann setzen wir uns hier hin mit unseren. Und das ist nämlich auch wieder diese Machtposition, diese Herrschaftsstruktur, sag ich dir sofort. Das darfst du gerne tun, aber wir setzen uns dann mit unserer eurozentristischen Sichtweise hin. Wir haben irgendwie die Freiheit und ach, weißt du, wir sind ja. Guck mal, das sind diese ganzen Sachen. Wir haben hier die ganzen krassen Werte und so. Weißt du, das ist ja auch richtig. Aber im Endeffekt hält sich dann doch keiner da dran, wenn es darum geht, irgendwie hier Gewalt auf der Straße, so, okay, doch, irgendwie, ich habe echt alles gesagt, so. Okay, naja, ich wollte das nicht übergehen, so. Okay, dann machen wir Schluss. Also, wobei ich doch noch einen Satz anfügen möchte. Also ich finde die Religionskritik natürlich notwendig, aber ich würde gerne den Beitrag von ihr auch nochmal aufgreifen. Ich finde auch ein Säkularismus Kritik wichtig, weil auch im Namen der Nation oder also säkularer Werte sind unendliche Verbrechen begangen worden. Also von daher ist der Gegensatz Religion und Nicht-Religion ist einer, aber nicht der einzigste. Also auch der, denke ich, muss ein Stück weit hinterfragen werden. Okay, gut, alles klar.